Sie hörten Nirvarani über Nestroy, eine Art Spontanhörspiel von Michael Nirvarani. Noch zwei Hinweise. Über Michael Nirvaranis Verhältnis zu Johann Nestroy können Sie im Buch »Es glaubt kein Mensch, was ein jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist« nachlesen. Dieses Buch mit einer CD, auf der Michael Nirvarani Nestroy liest, ist bei Schulz und Schirm erschienen. Und Michael Nirvarani ist heuer auch in der Staatsoper »In der Fledermaus« von Johann Strauss in einer Inszenierung von Otto Schenk zu hören. Nicht singend, sondern als für Kabarettisten ideal, als Gerichtsdiener Frosch. Bertrand de Billy wird dirigieren, hier zu hören mit dem Staatsopernorchester in einer Live-Aufnahme der Ouvertüre aus dem Jahr 2006. Thank you. Und nun noch eine Empfehlung für alle von Lyrik Begeisterten. Morgen in Du holde Kunst beginnt unsere kleine Reihe mit Lieblingsgedichten von Schauspielern, Schauspielerinnen. Konnten Sie im Vorjahr, im Dezember, Ursula Strauß, Verena Altenberger, Barbara Petritsch, Simon Löcker und Philipp Haus mit ihren Lieblingsgedichten hören? So sind es heuer zwei junge Schauspieler, Simon Moisé und Marie-Therese Müller, die Ihnen ihre Lieblingsgedichte präsentieren werden. Und zwei, deren Stimme Sie alle kennen. Wolfram Berger am 8. Dezember und morgen am 1. Dezember Birgit Minichmeier. Also immer, wenn mir ein besonderes Gedicht oder auch ein besonderes Musikstück begegnet, dann überkommt mich irgendwie das Gefühl so, von einer Ahnung, was unter Transzendenz gemeint sein könnte. Und ich taumle so. Oder wie Emily Dickinson es mal beschrieben hat, manchmal fliegt einem einfach nur die Schädeldecke vom Kopf. Birgit Minichmeier hat unter anderem Gedichte von Else Lasker-Schüler, Heiner Müller, Thomas Wolff, Rainer Maria Rilke, Ingeborg Bachmann, Thomas Brasch und Friederike Mayröcker ausgewählt. Friederike Mayröcker, was brauchst du? Was brauchst du? Einen Baum, ein Haus. Zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch. Wie groß, wie klein. Wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Wie groß, wie klein, bedenkst du, wie kurz dein Leben, vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel. Ein Dach, zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen, den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel. Und zu ihren Lieblingsgedichten hat sich Birgit Minichmeier Musik von Johann Sebastian Bach gewünscht, interpretiert von Víkingur Ólafsson. Lieblingsgedichte von Birgit Minichmeier, morgen um 8.15 Uhr in Du holde Kunst.